SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Paris hat traumhafte Museen, wunderschöne Stadtpalais, eine idyllische Flusspromenade und einen riesigen, rostigen Turm. Hunderte Touristen stehen sich dort davor. Jeden Tag hat Bein in der Bauch, aber vor allem hat Paris eins, nämlich ein anderes. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu meinem Sommer-Special Nummer 1. Ja, letzte Woche habe ich schon gross angekündigt. Ich mache heute etwas, was ich sonst, sehr, sehr selten mache. Ich spiele dir mal einen Live-Mitschnitt von einem Set von mir aus einem Club, und zwar vom legendären Ando. Du musst dir vorstellen, wenn am Sonntagmorgen die ersten Touristen auf die Champs-Élysées stürmen und im Bistros reinsitzen, ihre Croissants essen, im besten Fall sogar noch ein Café au lait, dann tut der Pariser Club irgendwo in den Stadtpark ziehen. Dort steht nämlich das Cabaret Sauvage, und genau in dem Innen gehen die abgefahrensten Tea-Partys ab. Eine Tea-Party ist nicht eine klassische After-Hour im eigentlichen Sinn, sondern eine Tea-Party ist halt eher so eine Tagesparty. Es fängt um 10 Uhr morgens an, geht dann bis am Sonntag zur Nacht spät, und die Stimmung dort drinnen ist abartig. So, heute zu oben präsentiere ich dir vom Ando, der eben die Tea-Partys in Paris macht, mein Live-Mitschnitt. Mein Set ist über 4,5 Stunden gegangen, 3 Stunden davon gehörst du jetzt. Weitere Informationen findest du auf srf.ch/mentalx. Bonjour Paris, bonjour SRFL Virus. In meinem heutigen Sommer Special Teil 1 präsentiere ich dir exklusiv meinen Live-Mitschnitt vom 17. April vom Under in Paris. Das Under ist 2004 gegründet worden vom Promoter, Organisator und dem DJ Jean-Luc Garot. Er hat im Partyvolk in Paris durch ein Ander als Tea Party die Möglichkeit eröffnet, auch am Sonntagnachmittag können zu tanzen und das mit extremem Erfolg. Eben, am 17. April hat das Ander sein 12-jähriges Bestehen gefeiert und ich kann dir sagen, egal ob House, Progressive, Techno oder Trance, es ist absolut egal. Für mich persönlich ist es seit dem ersten Gig 2005 ein Ander so eine Art Heiligtum. Jeder DJ träumt doch von so einem Publikum, das so offen, schrill, queer und extrem bunt ist. Dazu kommt ein Sound- und Lightsystem, das dich schlicht und einfach umhaut. Vielleicht kann ich hier mit meinem Live-Mitschnitt vom 17. April so ein klein bisschen in Touch geben, was dort so passiert ist. Thank you. Bonjour Barry, bonjour Montalix. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentalix und heute oben mit meinem Sommer Special Bonjour Paris. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt wieder einmal mache, live mit Schnitt spielen. Und zwar, ich bin einfach grundsätzlich nicht so ein Fan von live mit Schnitt von Partys, weil sie können die Stimmung nur bedingt aufnehmen. Nachdem ich aber das Set im anderen Paris am 17. April aufgenommen habe und es meinem ganzen Freundeskreis mal vorgespielt habe, haben sie wirklich alle gefunden, nach dem Spielen auch. Das ist wirklich geil und ich hoffe, es gefällt dir natürlich. Paris ist ander einer der abgefahrensten Events. Das Jahr, 17. April, haben sie das 12-Jährige gefeiert. Und zwar im Cabaret Sauvage. Und naja, ein wildes Cabaret. Ich habe da ein paar Bilder online gestellt auf srf.ch/mentalix. Da bekommst du ab Montag natürlich auch die ganze Playlist zu meinem Live-Set aus dem Ander. Ich hoffe, es gefällt dir. ist kurz vor der Nacht. Du hörst SRF Iros, ich bin der Mentlix und das ist mein Sommer-Special Nummer 1. Das zweite folgt dann noch nächste Woche. Das hier ist der Live-Mitschnitt von meinem Set vom 12-jährigen Jubiläum vom Ander in Paris. Eine abgefahrene Tea-Party. Selbstverständlich kannst du mein Live-Set dann auch ab Montag gratis downloaden als Podcast und zwar auf srf.ch/mentlix. Dort findest du ab Montag dann auch noch Playlist und selbstverständlich gibt es meinen Live-Mitschnitt aus Paris auch auf iTunes. Thank you. We'll be right back. Thank you. Underground, genauer gesagt aus dem Ander. Das ist mein Live-Mitschnitt zum 12-jährigen Jubiläum. Das habe ich aufgenommen am 17. April. Genau. Ander, wirklich einer der wohl abgefahrensten, wildesten und vor allem coolsten Clubs in Paris. Keine klassische Abtrauen, sondern eine Tea-Party. Fährt meistens irgendwann um 10 Uhr morgens an am Sonntag und geht dann bis tief in die Nacht, manchmal sogar bis am Montag am Morgen. Fantastische daran, das ist sicher das Publikum. Extrem bunt, schrill, exzessiv queer. Und naja, check's einfach mal aus, wenn du in Paris wegen einem Stadtpark bist und per Zufall gerade noch andere ist, dann ums Recken hineingehen. Es ist monströs. 2004 hat der Franzose Jean-Luc Caro seines Zeichens Promoter, Organisator und DJ das Event Ander gegründet. Ander, eine Tea Party, er hat einfach gefunden, in Paris läuft so viel, aber nach dem Nightlife, respektive nach der After-Hour passiert nichts mehr und die Franzosen wollen auch den Sonntag durchtanzen. Gut, hat er gefunden, ich mache eine Tea-Party. Und vor genau 12 Jahren hat das angefangen und das Event findet nur sehr unregelmäßig, in der Regel einmal alle 2 Monate statt. Aber wenn, dann pilgern Hunderte von den anderen Anhängern da dran, eins von den wirklich abgefahrensten Publikum. Und auch ich bin seit über 11 Jahren dort einer von den Resident DJs. Und weil wir am 17. April das 12-Jährige gefeiert haben im anderen Paris, habe ich mein Set mitschneiden lassen. Und das hörst du genau jetzt. Hintergrundinfos zu der heutigen Show. Zu meinem Summer Special mit dem Namen Bonjour Paris, Playliste und der Podcast von diesem Set bekommst du auf srf.ch/mentlix und der Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes. begins to lose control its base. You don't know how, you don't know why its base. But now you want it all the time, base. We'll be right back. Schalte und findet, uiuiui, Mental geht aber Gas. Ja, heute oben heisst Summer Special Bonjour Paris. Ich habe ein Set aufgezeichnet, und zwar zum 12-jährigen Clubbestand vom Ander in Paris. Das ist Live-Mitschnitt Mentalix in Paris. Hintergrundinfos auf srf.ch/mentalix. We'll be right back. We'll be right back.

Bonjour Paris, bonjour Ander, bonjour Montalix. Das ist eine Live-Aufzeichnung von meinem Live-Set in Paris. Anlässlich dem 12-jährigen Jubiläum vom wirklich abgefahrensten Event und Club in Paris, nämlich als Ander. Hintergrundinfos zum heutigen Sommer-Special eben mit dem Titel Bonjour Paris findest du auf srf.ch/mentalix. Übrigens ein paar Videos von meinen anderen Geschichten so aus den letzten paar Jahren bekommst du ebenfalls online, musst einfach mal mein Facebook-Profil auschecken. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio. It's Mental X. We'll be right back. lange überfällig gewesen, dass ich mal einen Live-Mitschnitt von einem Set von mir aus Paris mitbringe. Das ist ein Mentlix live im Ando vor genau 2,5 Monaten zum 12-jährigen Jubiläum. Hat Ando im Cabaret Sauvage residiert. Unglaubliche Party. Ich hoffe, der Groove kommt ein bisschen rüber. Hintergrundinfos kriegst du dazu auf srf.ch/mentlix. Sender. Ja, ich habe euch ja so in den letzten 16 Jahren, oder zumindest solange ich dort resident bin, seit 11 Jahren, immer wieder vorgeschwärmt von diesem legendären Underclub in Paris. Jetzt habe ich gefunden, für mein Sommer-Special Part 1 spiele ich euch mal ein Live-Set. Und zwar habe ich das aufgenommen am 17. April ist das gewesen, genau. Und zwar am 12-jährigen Bestehen vom Ander. Wenn ihr irgendwann mal in Paris seid, schaut unbedingt, wenn es Ander ist. In der Regel ist es, ja, in der Regel so ein bis alle zwei Monate. Kommt ein bisschen drauf an, aber Hintergrundinfos zum Ander, Playliste und natürlich mein Live-Set vom Ander zum Download als Podcast bekommst du auf srf.ch/Mantlix. Playliste ist spätestens ab Montag dann auch online. Und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hier im Studio zu meinem Summer Special Part 2. Danach gibt es dann ein paar Wochen für mich Ferien. Juhu, juhu, juhu! Aber vorher hören wir uns noch am nächsten Freitag. Und jetzt sage ich, komm gut auf Nacht, bis dann. Ciao, ciao. Thank you.